Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zu knapp 2 Stunden Musik aus den ersten 10 von mittlerweile 40 Schaffensjahren der britischen Band Jethro Tull. Am Mikrofon ist Michael Frank. Orchestrale Weihen für die Musik einer Band und eines Komponisten, die eine Musiksparte zugerechnet werden, die in Deutschland immer noch Unterhaltungsmusik heißt. Sogenannte ernste, neue, avantgardistische Musik war diese Ouvertüre aus dem Jahr 1974 sicherlich nicht, aber ein gerüttelt Maß an solidem Komponier- und Arrangierhandwerk braucht man schon, um so etwas zum Klingen zu bringen. Klar, Die Melodien würden vermutlich auch heute noch ganz gut in das Abschlusskonzert der Londoner Proms-Reihe passen, also doch Unterhaltungsmusik. Komponiert hat den Walzer Ian Anderson, Hauptideenlieferant von Jethro Tull. Arrangiert wurde er von Andersons langjährigem Mitarbeiter, dem Keyboarder und Arrangeur David Palmer. Ausführende waren Mitglieder des Londoner Philharmonischen Orchesters unter Leitung von David Palmer. Veröffentlicht wurde dieser Walzer 1974 nicht. Vinylplatten konnten damals in guter Qualität nicht wesentlich mehr als 40 bis 45 Minuten Musik speichern. Deshalb schaffte es dieses Stück damals nicht auf Platte. 2002 tauchte es dann im ursprünglich gedachten Zusammenhang auf, als Teil einer neuen CD-Ausgabe des Jethro Tull-Albums War Child. War Child Waltz heißt nun auch das klassische Instrumentalstück. Hier ist eine andere selten gehörte Facette von Jethro Tull. Thank you. house. Maybe she'll phone me, singing my songs. Feeling so lonely, I sing very softly. So if the phone rings, I can hear it. I can hear it. Singing all day, singing by nothing. Singing all day, singing by nothing. Singing all day. Here is a song which is reminds me of my homeland anyway. Back, you see, in England's green and pleasant woodlands, we have these small elf-like characters who are charged with the grave responsibility of looking after all things that grow during the cold and dark winter months. Their names are Jacks in the Greens. They are plural, plural. You ready? Ah, David. David's back. Did you give me a good shake? Good. A one, two, three, two, two, three. Have you seen Jack in the Green? The weather's not in the high down. He quietly sets under every terrain. In the phones on his velvet gown. He drinks from the empty acorn cup. They knew the dawn sweetly bestows. And Kansas came upon the land. Signals the snow rose, it's time to grow. It's no fun being Jane in the Green. No place to dance, no time for song. He wears the colors of the summer song here. He carries the green flag all the winter long. Jack, do you never sleep? Does the green still run deep in your heart? Or will these changing times motor waves, power lines, keep us apart. Well, I don't think so. I saw some ground going through the pavements today. Winter's night. Yeah, we are the berries on a holly tree. And the mistletoe thrush is coming. Jack, put out the light. Das war Musik aus den Jahren 1968, 69 und 1978. Gerade eben Jack in the Green, eine Ode an eines der sagenhaften Fabelwesen, die in der Natur für das Wohlergehen von Pflanzen und Bäumen zuständig sind und die es tatsächlich schaffen, dass selbst aus Betonbürgersteigen noch grüne Halme sprießen. 1977 erschien der Song erstmalig auf dem Studioalbum Songs from the Wood. Die Live-Fassung von eben erschien ein Jahr später auf der Doppel-LP Bursting Out. Vor Jack in the Green gab es ein Sehnsuchtslied im Jazzgewand. Der Held sucht hier erfolglos nach seiner Freundin in der Stadt. Er singt zum Zeitvertreib den ganzen Tag über nichts Besonderes. Und als er zu Hause auf ihren Anruf wartet, singt er auch, aber ganz leise, damit er nicht das Klingeln des Telefons überhört. Singing All Day wurde im September 1969 aufgenommen, aber erst auf der Doppel-LP-Retrospektive Living in the Past veröffentlicht 1972. Los ging diese Trilogie mit einer Nummer, die im März 1968 auf der ersten Single der Band Jethro Tull vorgestellt wurde. Die Verantwortlichen bei der Plattenfirma MGM hatten bloß den Namen der Band nicht richtig mitgekriegt. Jethro Tull hieß die Band scheinbar. Eine Seite der seit langem extrem raren Single heißt Sunshine Day. Die wurde in diesem Jahr als Bonustrack einer erweiterten Neuauflage des Albumdebüts This Was wieder zugänglich, die andere Seite der Single aber nicht. Platz wäre auf der CD noch gewesen, aber vielleicht gefiel sie Ian Anderson nicht mehr oder es gab Lizenzprobleme. Auf einem Raritätensampler von Polydor Records von Mitte der 70er Jahre habe ich die andere Nummer aber doch gefunden. Aeroplane heißt sie, eine Co-Komposition von Ian Anderson und einem mir nicht bekannten Herrn namens Barnett. Jethro Tull hätten eine Jazzband sein können, eine Folkband oder eine leicht psychedelische Popband und in Wirklichkeit waren und sind sie davon alles ein bisschen und zusätzlich noch mehr. Music Hall, Burlesque und ein Tanzstück von Johann Sebastian Bach haben sie schließlich auch im Repertoire, Bourré. Aber ursprünglich waren sie eine Bluesband. Aus den ersten 10 Jahren der mittlerweile 40-jährigen Karriere der britischen Band Jethro Tull geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk. Das waren gerade 2 Nummern, die die Blues-Wurzeln der Band durchscheinen lassen. Das Stück gerade war einer der ersten Singles von Jethro Tull in einer speziell für die BBC eingespielten Version. A Song for Jeffrey wurde am 23. Juli 1968 für die Sendung Top Gear von John Peel aufgenommen. Diese Nummer und diverse andere BBC-Nummern wurden dieses Jahr als Bonustracks der Neuausgabe von Jethro Tulls Debütalbum This Was wiederveröffentlicht. Bei Song for Jeffrey spielte Mick Abrahams die Gitarren, bei der Nummer zuvor aus dem Jahr 1970 sein Nachfolger Martin Barr. Play in Time heißt der Song mit den psychedelischen Reminiszenzen in Form von rückwärts abgespielten Instrumentalklängen. Blues war meine Lieblingsfarbe, heißt es im Songtext, bis ich mich umsah und ein anderes Lied fand, das mir lag. Möglicherweise eine autobiografische Note, Ian Anderson. Tatsächlich hatte nämlich Mick Abrahams die Band nach 10 Monaten verlassen, unter anderem, weil er lieber mehr blueslastige Musik machen wollte. Ian Anderson setzte seine musikalischen Interessen durch, nämlich die, stilistisch vielseitiger zu werden. Der Song Play in Time wurde 1970 auf der 3. Jethro Tull LP veröffentlicht. Benefit heißt sie. Bekanntlich braucht auch der genialste Komponist und Ensemblechef kompetente ausführende Kollegen und Mitdenker und Ideengeber. Auch Sänger, Flötist, Gitarrist und Komponist Ian Anderson. 1970 war also Martin Barr der Solo-Gitarrist, Glenn Cornick spielte Bass und der grandiose Clive Bunker Schlagzeug. Als Pianist war John Evan hinzugekommen, später stieg noch David Palmer als 2. Tastenmann ein. David Palmer war aber schon zuvor als Orchesterarrangeur für die Band tätig gewesen. Zum Beispiel war er es, der das nächste Liebeslied von Ian Anderson veredelte. Reasons for Waiting vom zweiten Tull-Album Stand Up aus dem Jahr 1969. Und weil Jethro Tull auch eine Vorliebe für Kontrastprogramm haben, kommt danach gleich das nächste Stück der LP Stand Up, wie es sich für Vinyl gehört, mit etwas Rauschen und Knistern in der Pause zwischen den Stücken. What a sight for my eyes to see you in sleep. Could it stop the sunrise hearing you weep? You're not seen, you're not heard, but I stand by my word. Came a thousand miles just to catch you while you're smiling. What a day for laughter and walking at night. Me following after your hand holding tight. And the memory stays clear with a song that you hear. If I can but make the words awake the feeling. Hoping your faith in impossible schemes that are born in the sight of the wind blowing by, while the dimming light brings the end to a night of loving. Thank you. Das war gerade die Schlussnummer von Jethro Tulls zweitem Album Stand Up, der Platte mit dem genialen Aufklappcover, wo sich beim Öffnen ein ausgeschnittenes Gruppenbild aufstellt, wie in einem Kinderbuch. Pop-Up-Books heißen die, glaube ich, auf Englisch. Zwei Nummern waren von Stand Up zu hören, Reasons for Waiting und gerade For a Thousand Mothers, ein Beitrag zum Thema Generationskonflikt. You want to be, while in sweet dreams you softly sigh. You hear my voice is calling to be mine again. Live the rest of your life in a day. At home, sleeping. No time to understand, 'cause they lost what they thought they were keeping. Of the last sighing seconds, blue reflections mute and dim, beckon tearful child of wonder to repentance of the sin. And the blind and lusty lovers of the great eternal light. Go on believing nothing, since something has to die. And the apes' curiosity, money, power wins, and the yellow soft mountains move under him. I'm with you, lamb, though it's a shame that it had to be you. Circus. Walk down by the bathing pond to try and catch some sun. Saw at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. Was a schoolboy. And a bearded lady said to me, if you start your raving and you're misbehaving, you'll be sorry. And the chicken fancier came to play with his long red beard and his sister's witch to drive the lorry. by the popping green, I popped them in their hammocks. 24 labourers were labouring and digging up their gravels. I don't believe they knew that I was Long John Silver. Johnny Scarecrow make his rounds in his jet's black neck, which he won't to get back, stole it from a snowman. As I did walk by Hampstead Fair, came upon Mother Goose, so I turned her loose, but she was screaming. Try and catch some sun. Must have been at least 100 schoolgirls sobbing into handkerchiefs as one. I don't believe they knew I was a schoolboy. Aus den Jahren 1969 bis 1971 kam diese Jazz-Rotal-Trilogie. Los ging's mit dem Single-Hit Sweet Dream, mit den aufregendsten Drum-Breaks, die ich je in den Top 20 gehört habe. Applaus für Clive Bunker, bitte. Danach gab's einen Track von der LP Benefit aus dem Jahr 1970 von Michael Collins, Jeffrey and Me. Michael Collins war der Astronaut, der im Mutterschiff Apollo um den Mond kreiste, während Armstrong und Aldrin in den gelben, staubigen Mondhügeln umherstapften. Die zweite Strophe des Songs handelt von dem Bedauern, nicht mit dabei zu sein auf der Mondoberfläche. In der letzten Strophe wird es dann bissiger. Die Leute, sie gratulieren sich zu der wundersamen Tat, heißt es, die ihnen ihr Geld ermöglicht hat, dort die Saat des Affen zu säen. Und die sanften gelben Berge wachsen sehr leise. Sie erleben die menschliche Begeisterung, das Erschaudern, als Störung. Soweit Ian Anderson in dem Song von Michael Collins, Jeffrey and Me. Danach gab es einen Song, der von Fantasiegestalten britischer Folklore und Literatur bevölkert ist und auch inspiriert ist, Mother Goose. Neben Mutter Gans tauchen noch Long John Silver aus Stevensons Schatzinsel auf und die Vogelscheuche Johnny Scarecrow. Mother Goose erschien 1971 auf dem Jazz-Rotal-Album Aqualung. Nach den 2-Uhr-Nachrichten geht's hier im Deutschlandfunk weiter mit Musik aus den ersten 10 Jahren von Jazz-Rotal bis um 2. Jetzt aber noch ein Ausschnitt aus Jazz-Rotals Konzeptalbum Thick as a Brick. Das waren 1972, als die Platte das erste Mal erschien, 2 Stücke auf 2 LP-Seiten, jeweils 20 Minuten lang, letztlich also eine 40-minütige Suite. Es laufen jetzt die letzten Minuten der ersten LP-Seite. Es ist 1972. Run. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da on your fingers and your downy little sideys and your silver buckle shoes. Laying at the hard case, you follow the example of a comic paper idol who lets you bend the rules. Mm-hmm.